Ich habe einen Apparat, mit dem ich etwas aufnehmen kann, indem ich darauf schieße. Ich bin ein Apparat, mit dem ich etwas abgeben kann, indem ich es erschieße. Damit es nicht umsonst gestorben ist, bist du mein letzter Apparat, mit dem ich etwas teile.